Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo zusammen, Markus hier, Omega Tau. Ich wollte schon immer mal eine Episode über Segelboote machen, insbesondere über die America's Cup Yachten. Da kann man sicherlich einiges Interessantes drüber erzählen. Das habe ich aber noch nicht gemacht. Stattdessen habe ich, ich glaube, auf dem Heise News Ticker was anderes sehr Interessantes entdeckt, nämlich ein Robotersegelboot, Rowboat, ohne W, R-O-Boot, Roboterboot. Und das ist ein Segelboot, das autonom segeln kann und das perspektivisch eingesetzt wird für wissenschaftliche Untersuchungen in Ozeanen. Anhand dieses Rowboats kann man einiges Interessantes über Robotik, über Regelungstechnik, über Navigation lernen und natürlich auch über Segeln. Und mein Gast zu diesem Thema, der mir und euch was zu Rowboat erzählen wird, ist Roland Stelzer. Und wie üblich habe ich Roland gebeten, sich am Anfang kurz vorzustellen. Vorher aber nochmal kurz ein Hinweis in eigener Sache. Ich hatte da ja auch schon in der letzten englischen Episode drauf hingewiesen. Jetzt nochmal auf Deutsch. Omega Tau gibt es bei Twitter und auf Facebook. Bei Twitter unter @OmegaTauPodcast und auf Facebook findet ihr uns leicht durch den entsprechenden Link auf der OmegaTauPodcast.net Webseite. Der Grund, warum ich da nochmal explizit darauf hinweise, ist, dass wir da zukünftig sämtliche zukünftigen Gesprächspartner und Interviews auflisten würden mit der Idee, dass ihr uns Fragen twittert, mailt oder Facebookt, die wir unseren Gästen stellen sollen. Damit könnt ihr ein bisschen aktiver teilhaben an der Gestaltung der Episoden. Und wie die Erfahrung zeigt, fallen euch dann doch auch immer noch Fragen ein, auf die ich oder wir hier jetzt nicht gekommen wären. Also auf Twitter und auf Facebook Fan werden bzw. uns folgen, dann seid ihr da entsprechend eben immer im Bilde. Jetzt aber zur Vorstellung unseres Gasts. Ja, also mein Name ist Roland Stelzer und ich arbeite hier in Wien in der Österreichischen Gesellschaft für innovative Computerwissenschaften und hier beschäftigen wir uns mit verschiedensten Sachen rund um Robotik, um Informatik im weiteren Feld und ich bin eben hier auch Projektleiter für das Robot-Projekt und beschäftige mich hier mit allen Fragen rund um automatisiertes und autonomes Segeln. Mhm. Roboter und autonome Fahrzeuge und Flugzeuge kennt man ja, sage ich mal, mehr oder weniger, aber ein autonomes Segelboot ist mir jetzt tatsächlich noch nicht über den Weg gelaufen, daher kam auch die Idee, dass wir diese Episode machen. Geben Sie uns doch mal kurz einen 2 Minuten Überblick über das Roboot und dann können wir im Detail darüber reden. Ja, es ist richtig, es gibt noch nicht sehr viele Roboter-Segelboote, also wir waren da bei den ganz ersten dabei und weltweit gibt es vielleicht eine Handvoll, die wirklich intensiv daran arbeiten und im Prinzip geht es darum, dass man im Computer alles nachbildet, was sonst auf einem Boot die Crew oder der Skipper zu machen hat, angefangen von der Planung der Route, wie man am besten zu einem Ziel hinkommt, bis hin zur exakten Durchführung der Segelmanöver. Muss eben alles dann automatisiert ablaufen und die ganzen Entscheidungsprozesse, alles muss im Computer implementiert werden. Also einfach ein Segler nachgebildet werden. Okay, die Idee von dieser Episode, von diesem Podcast ist jetzt, dass wir uns ein bisschen über die Technik unterhalten, über Segeln allgemein, also was ist sozusagen die Aufgabe und dann zum Dritten ein bisschen über, warum macht man das Ganze, was soll dieses Boot dann Sinnvolles tun? Ich denke, es ist am sinnvollsten, wenn wir mit der Frage anfangen, wie funktioniert Segeln? Also ich bin selber Segelflieger, das heißt, ich weiß, wie ein Flugzeug ohne Motor fliegen kann. Ich weiß aber nicht so genau, wie ein Schiff ohne Motor sich fortbewegt. Also da gibt es ja diese Begriffe Kreuzen und so weiter. Mhm. Wenn Sie da vielleicht mal ein bisschen erläutern, wie Segeln grundsätzlich funktioniert. Die große Herausforderung bei dem Ganzen ist natürlich, dass man sich in einem höchst dynamischen Umfeld bewegt. Also man hat Wellen, man hat Wind, es ist eigentlich nichts vorhersehbar, so im Detail und nichts vorausberechenbar. Also man muss wirklich da mit den Naturgewalten irgendwie interagieren und das ist beim Robotersegler genauso wie beim Menschen, der segelt. Und beim Segeln, man bewegt sich eben vorwärts allein durch Windantrieb, also ohne jeden Motor. Und man kann eben auch gegen den Wind fahren, also nicht ganz genau gegen den Wind, aber bis zu einem Winkel von etwa 30 Grad kann man komfortabel gegen den Wind segeln. Wie hat man sich das dann aerodynamisch oder physikalisch vorzustellen? Also ich meine, wenn man so segelt, dass man einfach vorne ein riesiges Segel hinmacht, das im Prinzip funktioniert wie ein Drachen und einfach dann von hinten angeblasen wird, dann ist klar, wie es funktioniert. Ja, das ist so die Wikinger-Segelmethode. Genau. Die haben dann auch sehr viel rudern müssen, wenn der Wind nicht so in die richtige Richtung geblasen hat. Ja. Und wie funktioniert das mit dem sozusagen Kreuzen, mit dem Gegen- oder Schräg zum Wind? Was passiert da am Segel? Genau, also wenn mein Ziel direkt gegen den Wind wäre, dann kann ich eben nicht direkt fahren, sondern muss eben, das nennt man Kreuzen gegen den Wind. Mhm. Also wie gesagt, ich kann so bis 30, 35 Grad am Wind kann ich fahren und dann muss ich so eine Zickzacklinie Richtung Ziel segeln. Das geht eben dadurch, dass durch die spezielle Form der Segel wird das Segel umströmt, ähnlich wie man auch bei einer Flugzeugtragfläche eben Auftrieb gewinnt durch die spezielle Form der Tragfläche und Unterdruck, der erzeugt wird. Und so kann man eben auch gegen den Wind vorankommen. Ah, okay. Also es ist wirklich, dass der Wind sozusagen ein Profil formt und das dann wiederum Auftrieb produziert. Genau, also Vortrieb. Also eine Querkraft, die man halt dann... Genau. Ja. Mhm. Ich habe jetzt zufällig kürzlich im Internet gelesen, dass bei dem neuen BMW Oracle America's Cup Boot kein reguläres Segel mehr verwendet wird, sondern tatsächlich eine mehr oder weniger starre Fläche, Tragflügelfläche. Ja, das sind die sogenannten Wingsails. Genau, ja. Gibt es auch bei Roboter-Segelbooten, also gibt es auch ein Team in Wales, das... auf diese Technologie setzt oder sich da intensiver damit beschäftigt. Es hat alles was für sich. Also wir haben auch darüber nachgedacht. Ein Argument, das dafür sprechen könnte, ist, dass es eben wirklich stabil gebaut werden kann. Also ein Segeltuch, ein herkömmliches, wird ja vor allem, wenn es im Wind flattert und so weiter, ist natürlich da enormen Kräften ausgesetzt und wird da auch relativ schnell kaputt. Und deswegen setzen da manche eben auch auf diese Wingsails. Mhm. Der große Nachteil dabei ist aber, dass man nicht treffen kann, also die Segelfläche nicht verkleinern kann bei Starkwind zum Beispiel. Ja. Und das ist natürlich bei uns schon auch ein großes Thema. Aber es funktioniert sehr gut und ist sicher eine Technologie, die man eben genau durch die Publicity über den America's Cup auch in der Seglerei sicher vermehrt sehen wird. Dann. Ja. Das führt uns jetzt gerade schon zu diesem Punkt. Was muss denn jetzt ein Segler oder hier in diesem Fall natürlich das Rowboat dann tun, um das Segel an die Windverhältnisse anzupassen? Also Sie haben gerade schon von der Größenveränderung der Segelfläche gesprochen. Unser jetziges Boot reift nicht automatisch. Mhm. Das ist aber rein mechanische Frage. Also das wäre kein so großes Problem. Nur im Moment, also in den letzten Jahren, wir haben uns einmal wirklich darum gekümmert, Segel-Know-how in den Computer zu bringen. Also grundsätzliches Segel-Know-how, das heißt, wie wähle ich die richtige Route, je nach Wind- und Wetterverhältnissen, wie muss ich die Segel stellen, also den Segeltrim. Wir machen das genauso wie jeder herkömmliche Segler, machen wir das auch am Rowboat, dass einfach über Schoten, also quasi über Seile, die Segel vom Winkel her richtig eingestellt werden. Ah, okay. Das heißt, man kann quasi die Wirklinie des Windes bzw. dieser Auftriebskraft relativ zur Längsachse des Boots quasi verändern und kann damit das Boot in eine andere Richtung fahren, als das Segel zeigt. Genau, also prinzipiell wird die Richtung über Ruder vorgegeben. Genau. Also ich lenke einfach mit einem Ruder hinten, aber ich muss natürlich die Segel richtig dazu einstellen, dass die Segel schön umströmt werden von der Luft und dadurch eben wirklich eine Kraft dann zustande kommt, die nach vorne wirkt. Und das macht man eben, indem man eben an den Schoten anzieht und das Segel quasi dichter nimmt und das Segel dann eher parallel zum Rumpf ist, oder ich lasse eben los und das Segel macht auf. Mhm. Wenn ich eben zum Beispiel vor dem Wind herfahre, dann mache ich ganz auf, dass ich maximalen Schub quasi bekomme. Ja. Und wenn ich aber gegen den Wind oder eben am Wind fahre, nehme ich das Segel etwas dichter. Und das ist immer eine Gefühlssache beim Segler. Das kann man nie so genau vorher sagen, welcher Winkel ist da jetzt der richtige. Das ist nichts, was jetzt fix einprogrammiert werden könnte, sondern das ist wirklich eine Gefühlssache. Da muss man mit Windböen richtig umgehen, dann schlägt eine Welle gegen den Rumpf, das muss irgendwie kompensiert werden und so weiter. Und das ist eben auch bei unserem Roboterboot eine Gefühlsfrage. Und woher bekommt das Roboterboot seine Gefühle? Naja, also wir haben da sehr viel mit Fuzzy Logic implementiert. Das ist eben eine Technologie, wo man einerseits Expertenwissen, das zum Beispiel natürlich sprachlich formulierten Regeln vorliegen hat, in den Computer bringt. Man kann sich das wie If-Then-Regeln vorstellen, aber eben nicht so streng. Ja. Also nicht mit exakten Werten, sondern wo man quasi dem Computer mitteilt, wenn der Wind ein bisschen mehr von rechts kommt, dann mach etwas in diese Richtung mit dem Ruder und da wäre ein Set von 10, 15 so Regeln, die dann alle parallel angewendet werden. Ja. Und was rauskommt, ist ein Kompromiss zwischen allen Regeln. Mhm. Und somit wird es ganz smooth und von den Abläufen her wirklich einfach die Regeln, die ein Segler für sich aufstellt oder die in einem Segelhandbuch finde, kann man über diese Technologie recht schön in den Computer übernehmen. Würde das der Regelungstechniker als einen Regelungsalgorithmus bezeichnen oder ist es mehr Steuerung? Also gibt es Feedbackschleifen? Es gibt Feedbackschleifen. Es ist eine Regelung. Also okay. Das Feedback funktioniert so, indem ich einfach durch meine Aktionen oder durch die Aktionen, die das Boot setzt, eben am Ruder oder an den Segeln, die Messwerte auch wieder verändern. Okay, also ja. wenn ich meine Richtung ändere, indem ich am Ruder was mache, habe ich andere Eingangswerte am Windsensor beispielsweise. Ja. Dann sollten wir vielleicht mal drüber reden, welche Sensorik an dem Boot verbaut ist, sodass wir uns ein Bild davon machen können, was da dann konkret passiert, oder? Ja, es gibt einerseits die Sensoren und auf der anderen Seite eben die Aktoren. Ja, ja. Und wenn ich vielleicht mit den Aktoren kurz beginnen darf. Okay, ja klar. Weil es ist von den Aktoren her relativ einfach. Also der Segler hat nicht allzu viele, oder das Boot hat nicht allzu viele Möglichkeiten in der Hand, was es tun kann. Mhm. Es kann eben am Ruder arbeiten oder die Segel stellen. Mhm. Das war es dann im Prinzip. Okay. Und wie es das macht, erfährt es eben durch seine Sensoren. Und wie man sich vorstellen kann, ist eine der wichtigsten Eingangsgrößen natürlich der Wind. Ja. Das heißt, ich muss wissen, wie stark ist der Wind, wo kommt der Wind her, also Windrichtung, Windgeschwindigkeit. Wie wird das gemessen? Weil das Boot bewegt sich ja, das heißt, da ist alles relativ. Das ist alles relativ und ich brauche es auch relativ. Also der Segler an Bord hat es auch relativ. Mhm. Ja, stimmt natürlich, klar. Ich kann es natürlich dann in absolute Werte umrechnen mit Hilfe der anderen Sensoren. Also ich habe GPS-Empfänger drauf, damit das Boot einmal überhaupt weiß, wo es ist. Ja. Man gibt im Normalfall ein Ziel vor, wo es hinsegeln soll und natürlich muss das Boot wissen, wo es sich gerade befindet. Also dafür habe ich GPS. Aus dem GPS kann ich ungefähr auch meine Geschwindigkeit rausholen. Zusätzlich haben wir dazu eine Logge, das ist ein kleines Schaufelrad unter Wasser, das mir auch die Geschwindigkeit misst. Ah, aber dann eben die Geschwindigkeit durchs Wasser, das heißt die Geschwindigkeit strömungsrelativ. Durchs Wasser, ja. Die muss eben nicht unbedingt gleich sein mit der, genau, mit der Geschwindigkeit über Grund. Ja. Das ersehen wir aber dann aus dem GPS. Ja. Also eigentlich die wichtigsten Sensoren sind neben Wind dann noch meine Krängung, das ist die Schräglage vom Boot. Ah ja. Mhm. Weil ich daraus Rückschlüsse ziehen kann über die Kräfte, die im Segel vorherrschen. Ja. Und vor allem darf es ja auch nicht zu groß werden, sonst kippen wir um. Das außerdem, ja. Und auch Rückschlüsse kann ich ziehen auf die Abdrift, die auch wichtig ist. Wenn der Wind von der Seite kommt, habe ich natürlich nicht nur Vortrieb, sondern ich drifte auch nach Lee ab. Mhm. Der Wind drückt mich auch zur Seite. Auch das sind Sachen, die ich vorher berücksichtigen muss bei meiner Routenplanung. Ja. Dass ich entsprechend gegen den Wind ein bisschen mehr anstelle. Und diese seitliche Kraft, die kann ich eben auch durch die Schräglage ermitteln. Und die wird gemessen über einen iPhone-mäßigen Beschleunigungssensor oder ist da ein Lot drin? Oder? Ja, es wird über Beschleunigungssensoren im Prinzip gemessen und dann eben gefiltert und ermittelt. Es ist ja ein sehr dynamisches Umfeld, wo sich alles in jede Richtung immer bewegt. Also da muss man schon ein paar Filter und Algorithmen anwenden und dämpfen die Werte. Ja. Und dann bekommt man aber ganz, ganz brauchbare Werte raus. Und der Kompass natürlich. Der Kompass ist auch eine ganz, ganz wesentliche Größe. Ja, weil das GPS natürlich die Richtung nur aus der Geschwindigkeit oder der Bewegung bestimmen kann und nicht die wirkliche Lage des Rumpfs oder des Segels im Raum bestimmen kann. Genau, und das ist vor allem während der Manöver ein Problem. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie geraden Kurs irgendwo hin habe und mit 4, 5 Knoten unterwegs bin, dann habe ich auch eine sehr gute Richtungsinformation aus dem GPS. Aber bei einem Manöver, wo innerhalb weniger Sekunden ich um, weiß ich nicht, 100, 120 Grad meine Richtung ändere und auch dann wissen soll, wann ich mit dem Drehen aufhören soll, ja. Da brauche ich natürlich wesentlich schnelleres Feedback. Ja. Ich habe gelesen, dass auch ein Ultraschall-Windsensor verbaut ist, logischerweise um die Windgeschwindigkeit zu messen. Wie funktioniert denn sowas? Wie funktioniert ein Ultraschall-Windsensor? Die herkömmlichen Windsensoren, die haben eben eine Windfahne für die Richtung und so ein Schaufelrad für die Windgeschwindigkeit. Ja. Das hat ein paar Nachteile. Also wir versuchen überhaupt, wo es geht, mechanisch bewegliche Teile zu vermeiden. Klar. Weil es wartungsintensiv sind und einfach was kaputt gehen kann. Ja. Und außerdem bei sehr, sehr wenig Wind kann es sein, dass sich dieses Schaufelrad überhaupt nicht dreht und oder die Windfahne irgendwo steht und dann habe ich einfach unbrauchbare Werte. Ja. Und beim Ultraschall-Windsensor ist es so, da sind im Dreieck angeordnet Ultraschall-Sender und Empfänger, so im Abstand von 5 oder 10 Zentimetern, so in der Größenordnung. Mhm. Und in diesem Dreieck wird im Schall zu den jeweiligen Nachbarn gesendet. Mhm. Und durch die Laufzeiten in diesem Dreieck, die eben durch die Luft verändert werden, ja, kann ich mir ganz genau Richtung und Geschwindigkeit der Luft eben berechnen. Also wenn die Luft entgegen der Richtung strömt, sagen wir mal mit 10 km/h, in die sich der Schall ausbreitet, dann ist die Schallgeschwindigkeit absolut gemessen zwischen diesen zwei Messpunkten Schall minus 10 km/h. Und damit, weil da ich Schall kenne, kann ich dann errechnen, dass es 10 km/h Windgeschwindigkeitskomponente in diese Richtung gibt. Genau, also das ist der Doppler-Effekt im Prinzip. Ja, genau. Wenn ich gegen den Wind schreie, dann dauert es länger, bis mich mein Kommunikationspartner hört. Genau, und dadurch, dass ich das in drei Richtungen mache, habe ich dann drei Komponenten und aus denen kann ich wieder das Absolute berechnen. Genau. Okay. Ja. Gut. Ich hab kürzlich irgendwo gelesen, dass mit solchen Ultraschall-Windsensoren, also da ging es um Windkraftanlagen, wohl auch scheint die Windgeschwindigkeit in diesem Fall mehrere hundert Meter vor dem Windrad messbar ist. Und da war mir dann nicht mehr klar, wie das funktionieren könnte. Mhm, aber so, gut. Bin ich auch überfragt. Ja. Das ist nicht mein, nicht mein Spezialgebiet. Ja. Okay, also damit haben wir die Sensoren eigentlich, glaube ich, durch, ne? Mhm. Und an Aktuatoren hat man gesagt, es gibt die Ruderanlage. Klar, das ist mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, ein Servo, das die Ruderrichtung einstellt und wahrscheinlich auch ein kleiner Elektromotor, der die Länge des Seils bestimmt, die die Richtung des Segels letztendlich einstellt. Genau, das ist ein Linearantrieb im Prinzip, wo dieses Seil angehängt ist und das wird eben angezogen oder losgelassen. Bei normalen Booten wird das meistens auf Winden aufgewickelt und wieder abgewickelt. Das machen wir bewusst nicht, weil die Gefahr zu groß ist, dass sie da irgendwas verheddert. Ja. Also wir ziehen einfach innen im Rumpf die ganze Länge am Seil an und lassen wieder los. Ja. Wie lang ist denn das Boot, wenn wir gerade von Länge des Rumpfes reden? Wie groß ist das Ganze? Das Boot ist knapp 4 Meter lang. Okay. Also könnte man zur Not ein Kind draufsetzen und die Welt umsegeln, wie man das gerade öfters mal liest. Ganz von allein. Ja, aber sehr bequem ist es, glaube ich, nicht, weil es ist hauptsächlich technisches Equipment drinnen. Klar. Und es ist nicht mehr sehr viel Platz und vor allem ist auch das Deck komplett verschlossen, mit Solarzellen zugepflastert. Also es ist nicht mehr sehr bequem, aber ich bin schon am Rumpf, also vorhin am Bug mitgesegelt. Okay. Das ist ein ganz spannendes Gefühl. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich mit Schwimmweste und Boot nebendran, oder? Ja, es war auf jeden Fall eine Rettungsmannschaft in der Nähe, aber wurde nicht benötigt. Nein, es ist ganz ein spezielles Gefühl, sich da einem Roboter auszuliefern. Man muss sich darauf verlassen können, dass diese Maschine einem wieder zurückbringt. Okay. Sie haben gerade schon von Solarzellen geredet. Klar, um Strom zu produzieren, ist, glaube ich, klar, dass Solarzellen ein ganz offensichtlicher Kandidat sind. Was passiert, wenn keine Sonne scheint? Unsere Solarzellen liefern wesentlich mehr Strom, als wir im Dauerbetrieb benötigen. Und die überschüssige Energie wird in Lithium-Ionen-Akkus zwischengepuffert. Und wenn diese Akkus voll sind, dann sollte man ein paar Tage damit auch ohne Sonne überstehen können. Ja. Wenn das immer noch nicht reichen sollte oder aus irgendeinem Grund die Solarzellen nicht mehr funktionieren, sie sind irgendwie verschmutzt oder, oder was weiß ich, dann haben wir als Backup-Energieversorgung auch noch eine Brennstoffzelle an Bord. Ah, okay. Und die reicht dann für eine Woche oder zwei? Ja, die wird mit Methanol betrieben. Und da ist ein Methanoltank drinnen mit 28 Litern. Damit könnte man ungefähr einen Monat segeln. Wow, okay. Also da hat man dann ein bisschen eine Vorstellung von der Energieeffizienz von so einem Boot. Ja. Man würde mit einem 28 Liter Kanister Methanol über den Atlantik segeln können. Das müssen wir sich mal vor Augen führen, wenn man da vergleicht, jetzt wie viel Sprit ein Auto braucht. Ja, klar. Gut, es geht natürlich auch deutlich langsamer und man hat vermutlich weniger sozusagen Nutzlast dabei. Aber da kommen wir nachher vielleicht noch drauf, wenn wir über die Anwendungszwecke reden. Eine Sache, die ich mich noch frage, ich meine, das Boot ist, haben wir ja diskutiert, autonom in dem Sinn, dass es selbstständig segeln kann, quasi die mechanischen Tätigkeiten und die Routenplanung, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Aber trotzdem will man mit dem Ding ja vielleicht auch mal reden und ihm neue Ziele vorgeben. Und ein GSM-Netz gibt es da draußen wahrscheinlich keins. Wie wird mit dem Boot kommuniziert, wenn es irgendwo mitten auf dem Atlantik steht? Wir haben mehrere Kommunikationsmöglichkeiten. Für küstennahe Testfahrten kommunizieren wir einfach über WLAN. Da haben wir am Land eine Richtantenne stehen und da kommen wir ungefähr, weiß nicht, 3, 4, 5 Kilometer. Ah, okay. Also das ist ganz gut für Testfahrten oder küstennahe Sachen, wo ich in Echtzeit dann mir die Daten übermitteln kann, wo ich theoretisch sogar mich am Rechner einloggen kann, dort einen Bug fixen und neu kompilieren während der Fahrt. Alles schon vorgekommen, ja. Das glaube ich. Das ist sehr praktisch. Aber natürlich, wenn man weiter draußen ist, wir haben dann als zweite Stufe UMTS-Modem drauf. UMTS oder GPRS, solange ich irgendwo in einem Mobilfunknetz bin, meistens so, weiß ich nicht, 10, 15 Kilometer vielleicht von der Küste, wenn irgendwie bewohntes Gebiet davor ist, da schaltet es dann eben transparent um auf diese Kommunikationsschiene. Und wenn ich wirklich ganz draußen bin, dann kommunizieren wir über Satellit. Wir haben da Iridium-Modem. Ja. Iridium deckt die ganze Erdoberfläche ab. Ja. Allerdings nicht mehr mit der Kommunikationsqualität wie etwa mit WLAN oder UMTS. Also geringere Bandbreite. Genau, und hohe Latenzen. Und wir sind da wirklich dann eingeschränkt auf eine Art SMS-Service. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja. Wir können dem Boot neue Zielpunkte vorgeben, aber wir können das Boot jetzt nicht 1:1 fernsteuern. Also das Ruder, das würde auch keinen Sinn machen, wenn ich nicht hinsehe. Aber wir können neue Wegpunkte vorgeben. Oder das Boot kann uns mitteilen, wo es gerade ist. Oder das Boot kann uns wichtige Sensorwerte schicken, die wir eben vielleicht sammeln wollen. Oder uns sagen, es geht ihm nicht so gut. Ist das bezahlbar, so Iridium-Satellit? Klingt für mich ziemlich teuer. Das ist immer relativ, aber das ist nicht so teuer. Also man hat da eine kleine Grundgebühr von... Also das ist bei dem kleinsten Iridium-Service. Es gibt Iridium, da gibt es verschiedene, also bis hin zu Breitbandanbindungen. Das brauchen wir da nicht, klar. Das haben wir nicht, aber bei dem, was wir haben, da kann man eben wirklich nur so, ich glaube, bis zu 160 Byte-Messages oder so verschicken und ein paar Minuten später kommen die an. Und da hat man eine Grundgebühr von ungefähr $20 im Monat. Ah, okay. Und dann eben pro Byte ein paar Cent. Also wenn man es nicht übertreibt, ist das durchaus, geht schon. Ja. Durchaus leistbar. Ja. Eins, was mir gerade noch eingefallen ist zum Thema Sensorik, wie sieht es denn aus mit Kollisionserkennung? Also wenn da irgendwie so ein Tanker vorbeikommt, was passiert? Das ist der große Punkt, der jetzt von uns angegangen wird. Okay. Also im Moment ist es so, dass wir unsere Operationen immer begleitet durchgeführt haben oder beobachtet oder in abgesperrten Gebiet. Wir wissen aber, dass jetzt natürlich das ein wichtiger Punkt ist und da wird jetzt auch intensiv dran gearbeitet. Und zwar wird es da eine Kombination geben von verschiedenen Sensoren. Ein Radarsensor wird draufkommen, wo ich meine Umgebung scanne. Es wird ein AIS-Receiver draufkommen. AIS, das ist so ein maritimer Standard, wo eben die Berufsschifffahrt Daten broadcastet. Ah, also, wer bin ich? Welchen Kurs habe ich? Ja, wo bin ich? Wo bin ich? Also in der Fliegerei gibt es das ähnlich bei den Verkehrsmaschinen. Genau, auch diese Daten werden ausgewertet. Und das Dritte, was einfließt, sind dann Seekarten, also statische Hindernisse, die mir bekannt sind. Ja. Und diese drei Quellen fließen dann mit in die Routenplanung ein und das Boot versucht einfach möglichst weit von jeder Gefahr fernzuhalten. Ja. Work two jobs just to buy gas to get to one. run, run. I fought their lousy cars and yet I'm paying off their corporate debt. It ain't my debt. Folks work harder every year for less and less, paying more in taxes, but it's still the same old mess. Uh-huh. Everybody's going bust. To fix it, who you gonna trust? I'm not saying I know what to do, but every day I'm finding something new. One more thing in this crazy world that I can't see, that don't seem right to me. That don't seem right to me. Torn up pair of jeans. Twice that much if you saw them in the magazines. Uh-huh. With clever ad sales are strong, selling girls with barely nothing. Dann reden wir doch gerade mal so ein bisschen noch drüber, was jetzt da softwaretechnisch passiert. Was sind die Aufgaben, die die Software erfüllen muss? Wir haben klar Routenplanung, sagen wir mal makroskopisch, und dann das Mikroskopische, welchen Winkel fahre ich zum Wind und wie stelle ich mein Segel? Oder das sind die zwei Hauptdinge? Genau, das ist so ein mehrstufiges System, ist das, also so mehrere Layers, wie es üblich ist in Robotikarchitekturen auch. Also von sehr abstrakten Aufgaben, also wie die Route einmal ganz grob planen. Also wenn mein Ziel ist, irgendwo 4000 Meilen über den Atlantik zu segeln, dann werde ich einmal ganz grob die Route planen. Ja. Anhand von Großwetterlage, anhand von Wetterprognosen, anhand von statistischen Wetter- und Strömungsdaten, die ich einfach aus der Geschichte her weiß, wo ich weiß, im September ist dort die Strömung ungefähr so und da sind Hurricanes zu erwarten und so weiter. Also auf dieser Ebene wird einmal ganz grob die Route abgesteckt. Und das passiert alles auf dem Boot autonom? Dieser Teil passiert jetzt nicht auf dem Boot autonom. Okay. Also da gibt es aber Software, die das, also diese Software gibt, mhm, die das kann, und wir spielen dann einfach die Daten ein. Man könnte natürlich das genauso auch an Bord machen, aber dann müsste halt das Boot aus dem Internet ziemlich teuer die ganzen Daten besorgen. Ja. Also jetzt machen wir es eher so, am Land wird es berechnet und dann die fertige grobe Route zum Boot übertragen. Okay. Mhm. Dann weiß ich es einmal ungefähr, und wie es dann zum nächsten Wegpunkt kommt, der halt einige Kilometer bis einige 10 Kilometer weg ist, da hilft mir dann eine Wettervorhersage nichts mehr, da weiß das Boot dann selbst viel besser, wie das Wetter aktuell ist, ja, dort wo es ist. Also das ist ja ein Problem, ich habe ja am Meer nicht so exakte Informationen wie am Land. Am Land, ja, habe ich alle paar Kilometer, wo ein meteorologische Station und da gibt es sehr gute Modelle und entsprechend gut sind da die Wetterprognosen. Ja. Am Meer schaut es anders aus. Also da werden in einem Gebiet von Radius 50 oder 100 Kilometern werden die besten Werte die sein, die ich lokal am Boot messe. Ja, ja, ja. Das heißt, auf dem aufbauend wird dann die lokale Routenplanung gemacht und da wird dann eben entschieden, wie kreuze ich gegen den Wind auf, welchen Winkel fahre ich wirklich. Also das ist einmal so eine zweistufige Planung. Mhm. Und dann, wenn das Boot weiß, okay, jetzt möchte ich Richtung Nordwesten fahren, dann wird im Layer darunter geschaut, wie komme ich jetzt auf Kurs Richtung Nordwesten? Wie muss ich das Ruder stellen? Wie muss ich das Segel stellen? Mhm. Das ist dann quasi die dritte Schicht, die dann wirklich schon sehr, sehr konkret mit allen lokalen Sensorinformationen da operiert. Da kommt dann diese ganze Fuzzy-Logic-Sache ins Spiel, die eben da nach Gefühl den Segeltrim und den Rudertrim übernimmt. Mhm. Und ganz drunter gibt es dann noch einen Layer, das ist der Emergency-Layer. Mhm. Der eben sagt, okay, das ist nett, dass du jetzt das Segel ein bisschen dichter nehmen willst, aber ich mache das nicht, weil dann liege ich flach am Wasser zum Beispiel. Ja. Oder es ist nett, dass du diese Richtung einschlagen willst, aber da sehe ich einen Eisberg. Das ist das ja. Oder du möchtest zwar dichter nehmen, aber die Schicht darunter kommt drauf, dass der Motor schon überhitzt, also offenbar irgendwo was verklemmt ist oder keine Ahnung. Also da gibt es dann nur so einen Emergency Layer darunter, der eben dann andere Strategien fährt. Mhm. Oder wenn das Boot einfach nicht vorankommt, was vielleicht dann ein Indiz wäre, dass irgendwo man in Seegras hängt oder keine Ahnung was. Oder dann wird dieser Emergency Layer darunter vielleicht versuchen, dann doch in die entgegengesetzte Richtung einmal oder eine zufällige Richtung einmal zu probieren und dann wieder die Kontrolle eine Ebene nach oben weiterzureichen. Mhm. Also das ist ein Spiel zwischen den Layern. Die abstrakteren, die darüberliegenden, die machen immer Vorschläge, aber der darunterliegende Layer, der hat immer exaktere und bessere Informationen, lokalere Informationen. Ja. Und der entscheidet aber dann letztlich, ob er diesen Vorschlägen von darüber Folge leistet oder nicht. Und delegiert die dann einen Layer weiter runter, bis es letztendlich bei den Stellmotoren ankommt. Aber in jeder Ebene wird wieder entschieden, ob ich dem Glauben schenke, was mir der darüber sagt. Mhm. In welcher Sprache ist das Ganze entwickelt? Das ist zum Teil in C++, zum Teil in Java geschrieben. Okay, also wahrscheinlich die Regelungsdinge weiter unten in C++ und die High-Level-Planungsgeschichten in Java. Nein, das hat sich einfach so ergeben. Wir waren da ein Team und das Ganze ist sehr, sehr schön modular strukturiert. Kommunizieren tun die einzelnen Module über TCP und es gibt genaue Schnittstellen und die zwei Entwickler haben halt ihr Modul in der Sprache entwickelt, wo sie zu Hause sind. Mhm. Laufen dann da auch mehrere Rechner auf dem Boot oder passiert das alles in einem zentralen, ich sag mal, Steuergerät? Grundsätzlich ist das ein zentraler Rechner, der läuft unter Linux, ist ein kleiner PC und der macht das Ganze. Es gibt dann wohl schon noch so, weiß ich nicht, zum Beispiel die Ansteuerung der Servomotoren. Okay. Da gibt es dann noch in Hardware Mikrocontroller gesteuert, PID-Regler, die dann nur ein bisschen mitarbeiten oder so. Aber grundsätzlich, diese vier Layer, die ich vorher beschrieben habe, die laufen auf einem Linux-Rechner. Okay. Und Sie haben vorhin gesagt, wie das bei Robotern so üblich ist, gibt's da Frameworks, vorgefertigte Pakete, die man dann nutzen kann oder ist das alles from scratch neu geschrieben für das Robot? Das ist alles neu geschrieben worden. Okay. Was üblich ist, ist einfach so Schichtenarchitekturen. Ja, klar, genau. Ich glaube, 1984 hat ein gewisser Rodney Brooks da so ein bahnbrechendes Paper publiziert, eben zu einer Schichtenarchitektur für Roboter. Mhm. Es baut eigentlich bis heute alles irgendwie auf diesem Paper auf, wobei auch wir entsprechend für unsere Anwendung die Architektur weiterentwickelt haben und neuartige Elemente da reingebracht haben. Mhm. Gut. Eine Sache noch, bevor wir auf die Anwendungsgebiete kommen. Welche Manöver kann man mit dem Boot fahren? Also ich stelle mir zum Beispiel vor, wenn das Ding jetzt irgendwo in dem Hafen ankommt, da wird es wahrscheinlich nicht autonom andocken können, vermutlich. Oder wie stellt man sich das vor? Wie viel sozusagen Segel-Know-how über das Kreuzen und geradeausfahren steckt da drin? Das Boot kann sehr gut Kurs halten und das kann sehr gut auf einen neuen Kurs schwenken. Das kann die Manöverwende Halse gut machen und Anlegemanöver, also sich irgendwo festmachen mit Leinen oder so, das kann es nicht. Ja, genau. Aber es ist sehr wohl so, Also wenn wir trainiert haben am Neusiedlersee bei uns zum Beispiel und dann das Boot zurückholen in den Hafen, dann gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Entweder wir übernehmen manuell mit einer Fernsteuerung, ja, und steuern das rein wie ein großes Modellsegelboot, mhm, oder wir lassen das autonom reinfahren. Und autonom reinfahren, das haben wir so gemacht, also wir haben da so eine Visualisierungssoftware, wo wir sämtliche Sensordaten sehen und wo wir auch eine Seekarte sehen und sehen, wo das Boot ist, mhm, und sehen, wo das Boot hin will. Mhm. Und wir haben im Prinzip auf der Seekarte mit der Maus immer das Ziel quasi vor dem Boot hergezogen. Ah, ja. Bis in die Hafeneinfahrt rein und bis in den Hafen. Und das Boot hat halt immer so versucht, wie der Esel, der Karotte ja, nachläuft, eben immer seinen Punkt zu erreichen. Und so ist das Boot wesentlich schöner gefahren, als wenn ich das ferngesteuert hätte. Ja, ja. Und das heißt, wenn es dann irgendwie 2 Meter vorm Hafenrand, genau, dann stellt man halt an und bindet es fest. Gut, wunderbar. Dann reden wir mal noch kurz ein bisschen über die Anwendungsgebiete. Wozu braucht man sowas? Ja, ich meine, am Anfang war das Ganze von uns einfach technische oder wissenschaftliche Herausforderung. Genau, wir wollten ja einfach zeigen, dass Segeln nicht dem Menschen vorbehalten ist und dass ja das einfach auch funktioniert. Und jeder Segler hat gesagt, ihr seid ja Spinner, das kann gar nicht funktionieren, weil Segeln ist einfach was, das kann der Computer nicht. Ja, ja. So wie man irgendwann einmal gesagt hat, der Computer kann nicht Schach spielen. Genau, und nicht Autofahren und nicht fliegen. Genau. Und irgendwann haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, wozu das Ganze. Und die naheliegendste Geschichte war irgendwie den Komfort auf der Segeljacht zu steigern und einen Autopiloten quasi zu machen, der den Namen Autopiloten wirklich verdient, weil das, was es jetzt im Segeln an Autopiloten gibt, das kann im Prinzip nur einen Kurs halten, ja, aber nicht wirklich segeln. Ja. Nur, das ist, glaube ich, nicht wirklich der Punkt, wo das sinnvoll eingesetzt werden kann, weil wenn einer segeln möchte, dann möchte er segeln. Ja. Und natürlich könnte man im Notfall, der ist irgendwie verletzt oder erkrankt oder geht über Bord, ist natürlich schon schön, wenn das Boot das erkennt und den Skipper automatisch wieder abholt. Also solche Sicherheitssachen sind durchaus denkbar. Ja. Aber die Richtung, wo wir jetzt eher hingehen, ist, dass man eben so viele, viele kleine, günstige Robotersegelboote hat, die Aufgaben auf den Weltmeeren erfüllen, die meteorologische Messungen vornehmen, die ozeanografische Messungen vornehmen. Und das aus dem einfachen Grund, man kann da relativ günstig solche Forschungen auf großen Arealen durchführen. Also ich schicke das Boot einfach wohin, das soll Messdaten nehmen, die schickt es mir an Land und wenn ich woanders Messdaten brauche, dann delegiere das Boot einfach woanders hin und ich nehme dort wieder Messdaten. Mhm. Jetzt wird das Ganze gemacht, indem man entweder irgendwo Bojen verankert, die Messungen durchführen. Da wird das Problem, erstens muss ich die Boje ausbringen, das ist relativ teuer, die muss ich verankern, das geht gar nicht immer. Ja. Dann treibt man die Boje ab, dann habe ich die Messung halt von irgendwo, wo ich es vielleicht nicht brauche. Ja. Oder ich habe es eben nur stationär dort, wo die Boje verankert ist und möchte aber ein ganzes Gebiet scannen. Die andere Möglichkeit ist, dass ich das Ganze mit bemannten Schiffen mache, was wieder natürlich sehr teuer ist. Ja. Und da können eben dann solche Boote zum Einsatz kommen als Sensorbojen. Also Temperaturmessung, Verschmutzungsmessung, solche Sachen. Genau, oder ganz konkret, was wir jetzt als nächstes planen, ist in der Walforschung, gemeinsam mit einem amerikanischen Partner, also Uni in Amerika, die eben auf Meeressäuger spezialisiert ist und sehr viel Walforschung betreibt. Mit denen wollen wir ein gemeinsames Projekt starten, eben ein Roboter-Segelboot als Plattform für Meeressäuger-Erforschung im Pazifik. Da wird das Boot eben dann ausgerüstet mit Unterwassermikrofonen. Und da werden die Laute von den Meeressäugern detektiert, analysiert direkt an Bord. Also wir haben viel Rechenleistung zur Verfügung und sie werden geortet. Und da kann ich die Populationen feststellen, da kann ich die Wanderrouten feststellen, da kann ich die Paarungsplätze analysieren und. Schön. Und gibt es auch Überlegungen, dann irgendwann mal sozusagen mit Schwärmen von Robots zu arbeiten, die dann auch untereinander kommunizieren und sagen, hey, ich bin gerade hier, fahr du mal lieber woanders hin, sodass zum Beispiel irgendwelche Minimalabstände gehalten werden, um eine große Fläche abzudecken? Das ist natürlich der nächste Schritt. Also das hat auf jeden Fall Charme. Ja. Die können sich untereinander austauschen, die können kommunizieren, wenn ein Boot kaputt wird oder der Sensor Wartung braucht, dann fährt das Boot selbstständig in den Hafen zurück. Die anderen teilen sich die Fläche neu auf. Ja. Das macht natürlich Sinn. Und ich glaube, genau in diesem Bereich wird da die Zukunft solcher Roboter-Segelboote liegen. Mhm. Michael Johann, einer der Hörer, hat im Vornherein gefragt, wie lange es dauert, bis solche Roboter-Segelboote Containerschiffe ablösen. Das ist natürlich einerseits, klingt es ein bisschen nach einer witzigen Frage, auf der anderen Seite gibt es ja durchaus derzeit die Bemühungen, Frachtschiffe mit Segeln zum Teil mit auszurüsten und autonome Schifffahrt ist ja da auch was. Also sehen Sie das Potenzial, dass sowas auch mal in größeren Anwendungen vielleicht zum Einsatz kommt? Theoretisch ja. Was man sich natürlich immer vor Augen führen muss, ist, es gibt eine Rieseninfrastruktur. Es gibt weltweit normiert, wie so Hafenkräne funktionieren, wie Hafeneinfahrt aussieht und so weiter. Also da gibt es eine Rieseninfrastruktur. Und da wird es natürlich schwierig, wenn ich plötzlich mit einem Boot komme, das gänzlich anders ausschaut, einen riesen Mast hat. Also die Projekte, die es da jetzt gibt, wo eben Containerschiffe unterstützt werden durch Kites, die irgendwie in die Luft steigen und wenn der Wind eben richtig geht, dann unterstützen. Diesen Kite, der wird einfach wieder geborgen und es ist wieder ein ganz normales Containerschiff. Das ist kein Segel in dem Sinn, sondern mehr so ein Drachen, den man vor sich herzieht. Genau. Oder der das Schiff vor sich herzieht oder hinterherzieht, wie auch immer. Genau. Und das ist natürlich immer schwierig. Und wenn was eben weltweit irgendwie funktionieren muss, da neue Normen irgendwo reinzubringen. Ja, ja. Also das Potenzial wäre sicher da von der Technologie her, aber ich glaube, dass das ein wesentlich weiterer Weg ist als die andere Anwendung mit der maritimen Forschung und so weiter, wo ich einfach einmal beginnen kann. Ja, klar. Und ohne irgendwie auf internationale Standards so groß gebunden bin. Klar. Okay, wunderbar. Was haben wir vergessen? Was habe ich vergessen zu fragen? Weiß ich nicht. Was ich noch gerne ankündige, ist, es gibt auch einmal im Jahr eine Weltmeisterschaft im Robotersegeln. Ah, okay. Die auch kombiniert ist mit einer Konferenz zum Thema, wo sich eben alle führenden Gruppen in dem Bereich einmal jährlich treffen. Wie viele gibt es denn da? Wie viele Leute basteln denn an dem Thema rum? Ist das Mainstream oder ist extra eine Konferenz? Wir haben letztes Jahr die zweite Weltmeisterschaft gehabt. Die erste haben wir veranstaltet in Österreich. Die zweite letztes Jahr war in Portugal am Atlantik und da waren 9 Boote. Okay, wow. Mit dabei. Wir haben beide Male gewonnen. Cool, Glückwunsch. Und ja, ich meine, es hat vorher auch schon 2 ähnliche Bewerbe gegeben. Da war es eben immer so, wir haben auch diese gewonnen und wir waren eigentlich immer die Einzigen, die überhaupt den Kurs bewältigen konnten. Aber es tut sich da irrsinnig viel und heuer in Portugal war es wirklich eine tolle Regatta, also wirklich spannend. Und es ist ein aufstrebender Bereich, also ein sehr stark wachsender Bereich in der Forschung und da kommt einiges. Und heuer im Juni werden wir nach Kanada fahren und dort versuchen, unseren Titel zu verteidigen. Cool. Was ist dann da die Aufgabe? Was muss das Boot dann da fahren? Also wie groß, wie lang, was für ein Kurs? Slalom oder? Letztes Jahr war es eine klassische Regatta. Ah, ach so, wirklich alle Boote gleichzeitig quasi? Alle Boote gleichzeitig, cool. Es gibt Bojen, die zu umrunden sind und mehrere Wettfahrten, dann wird zusammengezählt und wer insgesamt eben am besten war, hat am Ende die Nase vorn. Cool. Und heuer wird es aber ein bisschen anders sein, also da wird es 5 oder 6 verschiedene Bewerbe geben. Zum einen wird eine Regatta dabei sein, zum anderen wird ein Bewerb sein, wo es um die Exaktheit der Navigation geht, also wo man zwischen Wegpunkten sehr exakt durch muss. Dritte Aufgabe wird sein, Position zu halten in einem kleinen Gebiet. Die Aufgaben gehen dann wirklich schon mit Sicht auf diese Anwendungen, diese Messanwendungen. Ja, ja. Dann wird eine Aufgabe sein, irgendwas mit Hindernis ausweichen zu tun haben. Da ist die Aufgabe noch nicht ganz klar. Aber das ist zum Beispiel heuer neu. Also der Fokus wird auch sehr stark jetzt auf Hinderniserkennung und Ausweichstrategien gelegt. Also da wird es ganz, ganz viele verschiedene Aufgaben geben. Und ja, wir hoffen, dass wir da wieder ganz gut dabei sein werden. Ja, und wir werden auf jeden Fall die Webseite natürlich von eurem Boot und natürlich auch dann die von der Weltmeisterschaft, von der Regatta, von dem Wettbewerb mit in die Shownotes reintun, dass die Leute eine Chance haben, sich da mal hinzuklicken. Ja, ich hätte noch eine Kleinigkeit. Ja? Ich weiß nicht, ob das interessant ist für Sie, ja? Aber also wir machen ja nicht nur Robotersegeln in unserem Verein, sondern wir veranstalten auch die Robot Challenge. Mhm. Das ist einer der mittlerweile weltweit größten Robotikwettbewerbe. Mhm. Eben nicht Segelboote, sondern klassische Roboter. Also so mit Rädern? Die meisten mit Rädern, manche gehen auch. Okay. Und das wird im März, 21. März bei uns stattfinden und wir haben jetzt schon Anmeldungen aus 15 oder 16 verschiedenen Ländern. Okay, da befürchte ich, dass wir die Episode vorher nicht online haben. Ich wollte es nur sagen, vielleicht. Nee, ich sag's nur dazu. Okay. Aber wird auch eine Riesensache mit mehreren hundert Robotern da. Mhm. Da tun wir dann auf jeden Fall einen Link auch in die Shownotes, da können sich die Leute zumindest im Nachhinein angucken, was da passiert ist. Mhm. Gut. Okay. Wunderbar. Dann vielen Dank. Danke auch. Schönen Tag noch. Ciao. Wiederhören. So, das war's. Danke fürs Zuhören. Danke an Roland Stelzer fürs Mitmachen. Und ich würde euch nahelegen, die Webseiten anzugucken in den Shownotes. Das sieht wirklich witzig aus. Musik vom Podsafe Music Network wie immer. Vorher John Beddorf und jetzt dann gleich noch Shadow Circus. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.